Halloween. Ich klopfe nachts an deine Tür. Nichts ahnend öffnest du sie mir. Dein Gesicht ist lauter blass. Du schaust in meine Hände, wunderst dich, was ich da hab. Einen